Dankeschön. Gibt schon viele Leute unter euch, die dieses weltberühmte Madison hier in Trier kennen. Natürlich ist es viel schöner, sich eine Gruppe live anzuhören, Live-Musik. Aber es gibt genug Leute, die gehen da ab und zu mal hin. Wir auch. Flashlight!